Und zu seinen Zeichen gehört euer Schlaf bei Nacht und Tag und auch euer Trachten nach etwas von seiner Huld. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die hören.